dein Schicksal in der Hand. Beschützt dich ohne zu säumen, knüpft mit dir ein Treueband, begleitet dich in Träumen, dein Weg zu jeder Zeit auf sichere Pfade zu lenken. Will er dich mit Besonnenheit, mit Redlichkeit bedenken. Du wirst ihn doch nur dann gewahr, in hoffnungslosen Stunden, angesichts größter Gefahr, die du hast heute überwunden. Er wird dir auch im tiefen Traum nie seinen Namen nennen. Schweben zwischen Zeit und Raum, wirst du ihn dennoch kennen. Ja. Ihr habt gesagt, ich werde euch vermissen. Heute ist es anders, denn ich weine nicht mehr in das Kissen. Ich befreie mich mit einem großen Schrei. Und ihr alle könnt sehen, ich bin jetzt endlich frei. Kein Bock mehr, kein Spock mehr. Keine Lyrik, keine Lieder und kein Rap mehr. Ein Schutzengel hilft mir, ich brauche dich nicht, denn ich vertraue dir, Schutzengel helfen sich. Und sollte ich einmal keine Hoffnung mehr haben, dieser Engel wird mich auch in schlechten Zeiten beraten. Sag mir nun, wieso sollte ich euch noch brauchen? Der Schutzengel hilft und ich kann seinem Rat glauben. Siehst du diesen Stern, wie er dort umblitzt? Und dieses milchige, grelle Licht? Ja, das ist mein Engel, wie er mich behütet und die Gefahren und Probleme vorher ausbügelt.